Ich begab mich alsdann über das Polizeipräsidium zum Wehrkreiskommando, das vom Löwenbräukeller aus, wo eine Versammlung des Kampfbundes stattfand, besetzt worden war. Kurz vor meiner Abfahrt von dem Bürgerbräukeller schritt ich noch die Marschkolonne der Fähnriche der Kriegsschule ab, die zu meiner Überraschung und nicht zu meiner freudigen Überraschung eingetroffen waren. Ich hatte damals noch nicht gewusst, wie Gerhard Rosbach dort mit meinem Namen gearbeitet hat. Die Ereignisse der Nacht im Wehrkreiskommando und des Morgens des 9. im Bürgerbräukeller, wohin ich gegen 6 Uhr früh zurückkehrte, habe ich in dem Vortrag geschildert, den ich am 29.02.1924 vor dem Volksgericht in München hielt. Ich komme auf die Einzelheiten nicht zurück. Hier nur so viel, die Nacht war sehr lang und unruhig. Wie viele Nächte im Weltkriege es waren, zum Beispiel die Nacht vom 6. zum 7.8.1914 auf den Höhen der Chartreuse innerhalb des Forts von Lüttich vor dem Einmarsch in die Stadt. Ganz allmählich festigte sich in mir die Überzeugung von dem Wortbruch der Herren von Kahr, von Lussow und von Seisser und damit des Scheiterns des Unternehmens. Die bayerische Regierung, soweit sie nicht am Abend vorher im Bürgerbräukeller vor meinem Eintreffen da selbst festgenommen und in dem Hause des Verlagsbesitzers Lehmann interniert war, ergriff auch bald Gegenmaßnahmen. Sie bot die Landespolizei gegen uns auf und zog Truppen zusammen. Auch das Reich bot Truppen auf, wie ich später feststellte. Wir hörten von verschiedenen Aufrufen, die in den Straßen Münchens angeschlagen waren, so einer gegen ehrgeizige Gesellen, ein anderer gegen Preußen Ludendorff. Ihn bringe ich nachstehend. Die Bekanntmachung Dr. Matz. Durch einen Putsch Hitler-Ludendorff wurde die verfassungsmäßige Regierung für abgesetzt erklärt. Die verfassungsmäßige Regierung besteht weiter. Sie fordert die gesamte Beamtenschaft, Polizei und das bayerische Kontingent der Reichswehr auf, ihrer verfassungsmäßigen Regierung treu zu bleiben und den Revolutionären den Dienst zu verweigern. Wer dem entgegenhandelt, wird als Hochverräter behandelt. Die Regierung erwartet, dass das bayerische Volk in Stadt und Land dem Preußen Ludendorff und seinem Anhang, der es unternommen hat, unser bayerisches und deutsches Volk in namenloses Unglück zu führen, die Gefolgschaft versagen wird. Weitere Bekanntmachungen werden folgen. München am 9. November für das verfassungsmäßige Gesamtministerium Dr. Matt. Bald vernahmen wir im Bürgerkeller von einem Aufruf der Vorsitzenden der bayerischen Offizierverbände, der alle ehemaligen Offiziere, Veterinäroffiziere und Beamten des Alten Heeres als Willensmeinung des Kronprinzen Ruprecht verbreitet wurde. Dieser Aufruf hatte den nachstehenden Wortlaut. Der Willensmeinung des allerhöchsten Kriegsherrn entsprechend und aus eigenem Pflichtgefühl haben sich die drei bayerischen Offizierverbände vom ersten Tage ab rückhaltlos hinter den Generalstaatskommissar gestellt. Der Kampfbund, bestehend aus der Sturmabteilung der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei, Oberland und Reichskriegsflagge, hatte bisher eine Haltung eingenommen, die eine Unterstützung des Generalstaatskommissars in keiner Weise ausschloss. Nunmehr hat der Kampfbund durch das gewaltsame und unerhörte Vorgehen in der Nacht vom 8. zum 9. November in München Stellung gegen den Generalstaatskommissar und damit auch gegen den Willen unseres allerhöchsten Kriegsherrn genommen, der treu zum Generalstaatskommissar hält und nunmehr in Gefahr kommen kann. Offiziere, Sanitäts- und Veterinäroffiziere und Beamten des Alten Heeres, die ihr euch noch an euren Fahneneid gebunden haltet, schart euch um euren allerhöchsten Kriegsherrn und um den Generalstaatskommissar. Haltet euch bereit, sie mit eurem Leben zu schützen. Es handelt sich hierbei nicht um die Verwirklichung dynastischer Fragen, sondern um einen Dienst zum Wohle des bayerischen und deutschen Vaterlandes. Folgt dem Rufe eurer Offizierverbände sofort. Heraus aus dem Kampfbund. Seid euch bewusst, dass ihr, wenn ihr dort bleibt, euch endgültig von euren allerhöchsten Kriegsherren und von euren alten Kameraden trennt. Unser Bayerland kann nicht gesunden und seine Aufgabe im Reich nicht erfüllen, wenn vaterländische Kreise gegen einen Mann kämpfen, der ausgesprochen vaterländisch und völkisch handelt und der die Macht in die Hand gegeben erhielt, um in unserem Sinne gesunde Verhältnisse herbeizuführen. Die Vorstände der Ortsgruppen und Offiziersregimentsvereine werden gebeten, sofort alle irgendwie erreichbaren Mitglieder von dem vorstehenden Aufruf in Kenntnis zu setzen. Die Offiziere und so weiter, soweit sie nicht ohnehin in den hinter Karl stehenden Wehrverbänden eingestellt sind, sammeln sich heute ab 5 Uhr nachmittags im Polizeikasino in der Türkenstraße. Es wollen sich nur diejenigen Offiziere einfinden, die sich rückhaltlos und ohne Bedenken hinter den Generalstaatskommissar stellen und die beim gestrigen Vorgehen gegen Karr unbeteiligt waren. Die auswärtigen Ortsgruppen und Offizier- und Regimentvereine wollen Maßnahmen treffen, um ihre Offiziere und so weiter der Staatsbehörde des betreffenden Ortes zur Verfügung zu stellen, die vom Generalstaatskommissariat verständigt wird. München, den 9. November 1923, Landesverband Bayern des Deutschen Offizierbundes, von Tutschek, Generalleutnant AD, Landesverband Bayern des Nationalverbandes Deutscher Offiziere, von Rauchenberger, Generalleutnant AD, Verband der Bayerischen Offizierregimentsvereine von Tannstein, Oberst AD.